Von früher Jugend auf lebte in mir der sehnliche Wunsch, ferne, von Europäern wenig besuchte Länder bereisen zu dürfen. Dinge, die wir nur aus den lebendigen Schilderungen der Reisenden kennen, haben ganz besonderen Reiz für uns. Alles in Entlegenheit, undeutlich umrissene, besticht unsere Einbildungskraft. Genüsse, die nicht erreichbar sind, scheinen uns weit verlockender als das, was sich uns im engen Kreis des bürgerlichen Lebens bietet. Das Studium der Geologie, ein Ausflug nach Holland, England und Frankreich in Gesellschaft eines berühmten Mannes, Georg Forsters, dem das Glück geworden war, Kapitän Cook auf seiner zweiten Reise um die Welt zu begleiten, trugen dazu bei, den Reiseplänen, die ich schon mit 18 Jahren gehegt, Gestalt und Ziel zu geben. Wenn es mich noch immer in die schönen Länder des heißen Erdgürtels zog, so war es der Trieb, eine wilde, großartige, an mannigfaltigen Naturprodukten reiche Natur zu sehen und die Aussicht, Erfahrungen zu sammeln, die die Wissenschaften fördern. Eine Fahrt von der spanischen Küste nach den Kanarien bietet wenig Bemerkenswertes, zumal in der guten Jahreszeit. Es ist weniger Gefahr dabei als oft bei der Überfahrt über die großen Schweizer Seen. Zwischen Madeira und der afrikanischen Küste hatten wir gelinde Winde oder Windstille. Wir wurden nicht satt, die Pracht der Nächte zu bewundern. Nichts geht über die Klarheit und Heiterkeit des afrikanischen Himmels. Wir wunderten uns über die ungeheure Menge Sternschnuppen, die jeden Augenblick niedergingen. Je weiter wir nach Süden kamen, desto häufiger wurden sie, besonders bei den Kanarischen Inseln. Der Pizarro hatte Befehl, bei der Insel Lanzarote, einer der sieben großen Kanarien, anzulegen, um sich zu erkundigen, ob die Engländer die Reede von Santa Cruz auf Teneriffa blockierten. Seit dem 15. Juni war man im Zweifel, welchen Weg man einschlagen sollte. Endlich, am 16. Juni um 9 Uhr morgens, als wir schon auf 29 Grad 26 Minuten Breite waren, änderte der Kapitän den Kurs und steuerte gegen Ost. Um 2 Uhr nachmittags kam Land in Sicht, das wie eine kleine Wolke am Horizont erschien. Um 5 Uhr, bei niedrig stehender Sonne, lag die Insel Lanzarote deutlich vor uns. Mehrere unserer Reisegefährten waren Kanarier. Gleich allen Einwohnern der Inseln priesen sie enthusiastisch die Schönheit ihres Landes. Wir sahen am Ufer Feuer hin und her tragen. Es waren wahrscheinlich Fischer, die sich zur Fahrt rüsteten. Wir hatten auf der Reise fortwährend in den alten spanischen Reisebeschreibungen gelesen, und diese sich hin und her bewegenden Lichter erinnerten uns an die, welche Pedro Gutierrez, ein Page der Königin Isabella, in der denkwürdigen Nacht, da die neue Welt entdeckt wurde, auf der Insel Guanahani sah. Am 17. morgens war der Horizont neblig und der Himmel leicht bezogen. Desto schärfer traten die Berge von Lanzarote in ihren Umrissen hervor. Inmitten dieses Archipels, da Schiffe, die nach Teneriffa gehen, selten befahren, machte die Gestaltung der Küsten den eigentümlichsten Eindruck auf uns. Wir glaubten uns in die Berge im Vizentinischen oder an die Ufer des Rheins bei Bonn versetzt. Die Insel Lanzarote hieß früher Titaruigotra. Bei der Ankunft der Spanier zeichneten sich die Bewohner vor anderen Kanariern durch Merkmale höherer Kultur aus. Sie hatten Häuser aus behauenen Steinen, während die Guanchen auf Teneriffa in Höhlen wohnten. Auf Lanzarote herrschte zu jener Zeit ein seltsamer Gebrauch, der nur noch bei den Tibetanern vorkommt. Eine Frau hatte mehrere Männer, die in der Ausübung der Rechte des Familienoberhauptes wechselten. Der eine Ehemann ward als solcher nur während eines Mondumlaufs anerkannt. Sofort übernahm ein anderer das Amt und jener trat in das Hausgesinde zurück. Im 15. Jahrhundert bestanden auf der Insel Lanzarote zwei kleine, voneinander unabhängige Staaten, die durch eine Mauer geschieden waren, wie man sie auch in Schottland, in Peru und in China findet. Denkmäler, die den Nationalhass überleben. Es ist zu bedauern, dass wir von den Geistlichen, die die Geschichte der Eroberung der Kanarien geschrieben haben, nicht mehr von den Sitten eines Volkes erfahren, bei dem so sonderbare Bräuche herrschten. Nach den Angaben eines alten portugiesischen Wegweisers meinte der Kapitän des Pizarro, sich einem kleinen Fort nördlich von Teguise, dem Hauptort von Lanzarote, gegenüber zu befinden. Man hielt einen Basaltfelsen für ein Kastell. Man salutierte ihm durch Aufhissen der spanischen Flagge und warf das Boot aus, um sich durch einen Offizier beim Kommandanten des vermeintlichen Forts zu erkundigen, ob die Engländer in der Umgebung kreuzten. Ganz unbeschreiblich ist das Gefühl des Naturforschers, der zum ersten Mal einen außereuropäischen Boden betritt. Die Aufmerksamkeit wird von so vielen Gegenständen in Anspruch genommen, dass man sich von seinen Empfindungen kaum Rechenschaft zu geben vermag. Bei jedem Schritt glaubt man, einen neuen Naturkörper vor sich zu haben, und in der Aufregung erkennt man häufig Dinge nicht wieder, die in unseren botanischen Gärten und naturgeschichtlichen Sammlungen zu den gewöhnlichsten gehören. Noch 200 Meter vom Ufer entfernt hatten wir einen Mann mit der Angelrute fischen gesehen. Man fuhr im Boot auf ihn zu, aber er ergriff die Flucht und versteckte sich hinter einem Felsen. Die Matrosen hatten Mühe, seiner habhaft zu werden. Der Anblick der Korvette, der Kanonendonner am einsamen, jedoch zuweilen von Kaperern besuchten Ort, das Landen des Boots, alles das hatte dem armen Fischer Angst eingejagt. Wir wunderten uns nicht wenig, als wir vernahmen, dass das Land, das wir für einen Teil der Küste von Lanzarote gehalten, die kleine Insel Graciosa sei und dass es auf mehrere Meilen in der Runde keinen bewohnten Ort gebe. Die Insel Graciosa sei von Lanzarote durch einen engen Kanal El Rio genannt getrennt. Er erbot sich, uns in den Hafen Los Colorados zu führen, wo wir uns hinsichtlich der Blockade von Teneriffa erkundigen könnten. Da er aber zugleich versicherte, seit mehreren Wochen kein Fahrzeug auf offener See gesehen zu haben, so beschloss der Kapitän, geradezu nach Santa Cruz zu steuern. Mit Sonnenuntergang schifften wir uns wieder ein und gingen unter Segel. In solcher Einsamkeit, ringsum so viele unbewohnte Eilande, schwelgten wir lange im Anblick einer wilden, großartigen Natur. Die schwarzen Berge von Graciosa zeigten 500-600 Fuß hohe senkrechte Wände. Ihre Schatten, die auf die Meeresfläche fielen, gaben der Landschaft einen schwermütigen Charakter. Gleich den Trümmern eines gewaltigen Gebäudes stiegen Basaltfelsen aus dem Wasser auf. Wir versuchten, aus der Bucht herauszukommen, und zwar durch den Kanal zwischen Alegranza und Montagna Clara, durch den wir ohne Schwierigkeit hineingelangt waren. Die Strömung aber trieb uns nahe zu einem Riff, an dem sich die See ungestüm brach und das die alten Karten als Infierno, neuere als Rocca dell'Oeste bezeichnen. Da der schwache Wind und die Strömung uns aus dem Kanal von Alegranza nicht herauskommen ließen, beschloss man, während der Nacht zwischen der Insel Clara und der Rocca dell'Oeste zu kreuzen. Dies hätte beinahe sehr schlimme Folgen für uns gehabt. Es ist gefährlich, sich bei Windstille in der Nähe dieses Riffs aufzuhalten, gegen das die Strömung ausnehmend stark hinzieht. Um Mitternacht fingen wir an, der Wirkung der Strömung gewahr zu werden. Die nahe vor uns senkrecht aus dem Wasser aufsteigenden Felsmassen nahmen uns den wenigen Wind, der wehte. Die Korvette gehorchte dem Steuer fast nicht mehr und jeden Augenblick fürchtete man zu stranden. Es ist schwer begreiflich, wie eine einzelne Basaltkuppe mitten im weiten Weltmeer das Wasser in solche Aufregung versetzen kann. Am 18. morgens wurde der Wind etwas frischer und so gelang es uns, aus dem Kanal zu kommen. Wir verloren die kleinen Inseln Alegranza, Montagna Clara und Graciosa aus dem Gesicht. Der Name Alegranza kommt her von La Joyeuse, wie die ersten Eroberer der Kanarien, zwei normannische Barone, Jean de Bettencourt und de Salle, die Insel nannten. Es war der erste Punkt, an dem sie landeten. Nach einem Aufenthalt von einigen Tagen auf der Insel Graciosa beschlossen sie, sich der benachbarten Insel Lanzarote zu bemächtigen und wurden von Guardafia, dem Häuptling der Guanchen, so gastfreundlich empfangen wie Cortés im Palast Montezumas. Der Hirtenkönig, der keine anderen Schätze hatte als seine Ziegen, wurde so schmählich verraten wie der mexikanische Sultan. Von unserer Abreise von Graciosa an war der Horizont fortwährend so dunstig, dass trotz der ansehnlichen Höhe der Berge von Gran Canaria die Insel erst am 19. abends in Sicht kam. Sie ist die Kornkammer des Archipels der glückseligen Inseln und man behauptet, in einigen Strichen erhalte man 2 Getreideernten im Jahr, eine im Februar, die andere im Juni. Am 19. morgens hatten wir schon den Berggipfel Punta de Naga gesehen, der Peak von Teneriffa aber blieb fortwährend unsichtbar. Das Land trat nur undeutlich hervor, ein dicker Nebel verwischte alle Umrisse. Als wir uns der Reede von Santa Cruz näherten, bemerkten wir, dass der Nebel vom Wind getrieben auf uns zukam. Das Meer war sehr unruhig, wie fast immer in diesen Strichen. Wir warfen Anker, nachdem wir mehrmals das Senkblei ausgeworfen hatten. Der Nebel war so dicht, dass man kaum auf ein paar Kabellängen sah. Aber eben da zerstreute sich der Nebel völlig und der Peak der Teide erschien in einem freien Stück Himmel über den Wolken und die ersten Strahlen der Sonne, die für uns noch nicht aufgegangen war, beleuchteten den Gipfel des Vulkans. Wir eilten auf das Vorderteil der Korvette, um dieses herrliche Schauspiel zu genießen. Da signalisierte man 4 englische Schiffe, die ganz nahe an unserem Hinterteile auf der Seite lagen. Wir waren an ihnen vorbeigesegelt, ohne dass sie uns bemerkt hatten. Derselbe Nebel, der uns den Anblick des Peak entzogen, hatte uns der Gefahr entrückt, nach Europa zurückgebracht zu werden. Die englischen Schiffe entfernten sich von der Reede. Sie hatten tags zuvor auf das Paketboot Alcadia Jagd gemacht, das wenige Tage vor uns von Coruña abgegangen war. Es hatte in den Hafen von Palmas auf Gran Canaria einlaufen müssen und mehrere Passagiere, die in einer Schaluppe nach Santa Cruz auf Teneriffa fuhren, waren gefangen worden. Wohl wäre es ein großer Schmerz gewesen, die Küste von Teneriffa von Weitem gesehen zu haben, den von Vulkanen zerrütteten Boden dann aber nicht betreten zu dürfen. Wir hoben den Anker und der Pizarro näherte sich so nah wie möglich dem Fort, um unter den Schutz desselben zu kommen. Hier, auf dieser Reede, als 2 Jahre vor unserer Ankunft die Engländer zu landen versuchten, riss eine Kanonenkugel Admiral Nelson im Juli 1797 den Arm ab. Der Generalstatthalter der Kanarischen Inseln, Don Andrés de Pelasca, schickte an den Kapitän unserer Korvette den Befehl, alsbald die Staatsdepeschen für die Statthalter der Kolonien, das Geld an Bord und die Post an Land schaffen zu lassen. Die Lage von Santa Cruz auf Teneriffa hat große Ähnlichkeit mit der von Guarira, dem besuchtesten Hafen der Provinz Caracas. An beiden Orten ist die Hitze aus denselben Ursachen sehr groß, aber von außen erscheint Santa Cruz trübseliger. Auf einem öden, sandigen Strand stehen blendend weiße Häuser mit platten Dächern und Fenstern ohne Glas vor einer schwarzen, senkrechten Felsmauer ohne allem Pflanzenwuchs. Ein hübscher Hafendamm aus gehauenen Steinen und der öffentliche mit Pappeln besetzte Spaziergang bringen die einzige Abwechslung in das eintönige Bild. Von Santa Cruz aus nimmt sich der Peak übrigens weit weniger malerisch aus als im Hafen von Puerto de la Cruz. Dort ergreift der Gegensatz zwischen einer lachenden, reich bebauten Ebene und der wilden Physiognomie des Vulkans. von den Palmen- und Bananengruppen am Strand bis zu der Region der Lorbeeren und Pinien ist das vulkanische Gestein mit kräftigem Pflanzenwuchs bedeckt. Man begreift, wie sogar Völker, die unter dem schönen Himmel von Griechenland und Italien wohnen, im westlichen Teil von Teneriffa eine der glückseligen Inseln gefunden zu haben meinten. Die Ostküste dagegen, an der Santa Cruz liegt, trägt überall den Stempel der Unfruchtbarkeit. Trotz dieses Unterschiedes ist der Anblick des Peaks, wenn man ihn vor Anker auf der Reede zum ersten Mal sieht, dennoch äußerst großartig. Wir sahen nur den Zuckerhut. Sein Kegel hob sich vom reinsten Himmelsblau ab, während schwarze, dicke Wolken den übrigen Berg bis auf 3500 Meter Höhe einhüllten. Der Bimsstein, von den ersten Sonnenstrahlen beleuchtet, warf ein rötliches Licht zurück, dem ähnlich, das häufig die Gipfel der Hochalpen färbt. Allmählich ging dieser Schimmer in das blendende Weiß über, und es ging uns wie den meisten Reisenden. Wir meinten, der Peak sei noch mit Schnee bedeckt, und wir würden nur mit großer Mühe an den Rand des Kraters gelangen können. Lange und mit Ungeduld warteten wir auf die Erlaubnis, von Seiten des Statthalters an Land gehen zu dürfen. Nachdem die Leute, die zu uns an Bord gekommen waren, um sich nach politischen Neuigkeiten zu erkundigen, uns mit ihren vielen Fragen geplagt hatten, stiegen wir endlich an Land. Das Boot wurde sogleich zur Korvette zurückgeschickt, weil die auf der Reede sehr gefährliche Brandung es leicht hätte am Hafendamm zertrümmern können. Das Erste, was uns zu Gesicht kam, war ein hochgewachsenes, sehr gebräuntes Frauenzimmer, das die Capitana hieß. Hinter ihr kamen einige andere in nicht anständigerem Aufzug. Sie bestürmten uns mit der Bitte, an Bord der Pizarro gehen zu dürfen, was ihnen natürlich nicht bewilligt wurde. In diesem von Europäern so stark besuchten Hafen ist die Ausschweifung diszipliniert. Die Capitana ist von ihresgleichen als Anführerin gewählt und sie hat große Gewalt über sie. Sie lässt nichts geschehen, was sich mit dem Dienst auf den Schiffen nicht verträgt. Sie fordert die Matrosen auf, zur rechten Zeit an Bord zurückzukehren, und die Offiziere wenden sich an sie, wenn man fürchtet, dass sich einer von der Mannschaft versteckt habe, um auszureißen. Als wir die Straßen von Santa Cruz betraten, kam es uns zum Ersticken heiß vor. Und doch stand der Thermometer nur auf 25 Grad. Wenn man lange Seeluft geatmet hat, fühlt man sich unbehaglich, so oft man an Land geht. Nicht, weil jene Luft mehr Sauerstoff enthält als die Luft am Land, wie man irrtümlich behauptet hat, sondern weil sie weniger mit den Gasgemischen geschwängert ist, welche die tierischen und Pflanzenstoffe und die Dammerde, die sich aus ihrer Zersetzung bildet, fortwährend in den Luftkreis entbinden. Santa Cruz de Teneriffa, das Anyasa der Guanchen, ist eine ziemlich hübsche Stadt mit 8000 Einwohnern. Mir ist die Menge von Mönchen und Weltgeistlichen, die die Reisenden in allen Ländern unter spanischem Zepter sehen zu müssen glauben, gar nicht aufgefallen. Ich halte mich auch nicht damit auf, die Kirchen zu beschreiben, die Bibliothek der Dominikaner, die kaum ein paar hundert Bände zählt, den Hafendamm, wo die Einwohnerschaft abends zusammenkommt, um die Kühle zu genießen, und das berühmte 30 Fuß hohe Denkmal aus karrarischem Marmor, geweiht unserer lieben Frau von Candelaria zum Gedächtnis ihrer wunderbaren Erscheinung im Jahr 1392. Der Hafen von Santa Cruz ist eigentlich eine große Karawanserei auf dem Wege nach Amerika und Indien. Fast alle Reisebeschreibungen beginnen mit einer Beschreibung von Madeira und Teneriffa. Und wenn die Naturgeschichte dieser Inseln der Forschung noch ein ungeheures Feld bietet, so lässt die Topographie der kleinen Städte Funchal, Santa Cruz, Laguna und Orotava fast nichts zu wünschen übrig. Die Empfehlungen des Madrider Hofs verschafften uns auf den Kanaren, wie allen anderen spanischen Besitzungen, die befriedigendste Aufnahme. Vor allem erteilte uns der Generalkapitän die Erlaubnis, die Insel zu bereisen. Oberst Amiaga, Befehlshaber eines Infanterieregiments, nahm uns in seinem Hause auf und überhäufte uns mit Höflichkeit. Wir wurden nicht müde, in seinem Garten im Freien gezogene Gewächse zu bewundern, die wir bis jetzt nur in Treibhäusern gesehen hatten, den Bananenbaum, den Melonenbaum und andere. Thank you. Der Kapitän der Korvette hatte zwar den Befehl, so lange zu verweilen, bis wir die Spitze des Peaks besteigen könnten, wenn es der Schnee gestattete. Man gab uns aber zu erkennen, wegen der Blockade der englischen Schiffe dürften wir nur auf einen Aufenthalt von 4-5 Tagen rechnen. Wir eilten demnach in den Hafen von Puerto de la Cruz zu kommen, der am Westabhang des Vulkans liegt und wo wir Führer finden sollten. In Santa Cruz konnte ich niemanden auffinden, der den Peak bestiegen gehabt hätte, und ich wunderte mich nicht darüber. Die merkwürdigsten Dinge haben desto weniger Reiz für uns, je näher sie uns sind, und ich kannte Schaffhauser, die den Rheinfall niemals in der Nähe gesehen hatten. Am 20. Juni vor Sonnenaufgang machten wir uns auf den Weg nach Villa de la Laguna, die 680 Meter über dem Hafen von Santa Cruz liegt. Der Weg nach Laguna hinauf läuft an der rechten Seite eines Baches oder Barranco hin, der in der Regenzeit schöne Fälle bildet. Er ist schmal und vielfach gewunden. Nahe der Stadt begegneten uns weiße Kamele, die sehr leicht beladen schienen. Diese Tiere werden vorzugsweise dazu gebraucht, die Waren vom Zoll in die Magazine der Kaufleute zu schaffen. Man ladet ihnen gewöhnlich 2 Kisten mit Havanna-Zucker auf, die zusammen 900 Pfund wiegen. Auf Teneriffa sind die Kamele nicht sehr häufig. Diese Lasttiere sind, wie die Pferde, im 15. Jahrhundert durch die normannischen Eroberer auf die Kanarien eingeführt worden. Die Guanchen kannten sie nicht. Und dies erklärt sich wohl leicht daraus, dass ein so gewaltiges Tier schwer auf schwachen Fahrzeugen zu transportieren ist, ohne dass man die Guanchen als die Überreste der Bevölkerung der Atlantis zu betrachten und glauben braucht, sie gehörten einer anderen Rasse an als die Westafrikaner. Die fortwährende Kühle, die in Laguna herrscht, macht die Stadt für die Kanarier zu einem köstlichen Aufenthaltsort. Auf einer kleinen Ebene, umgeben von Gärten, am Fuß eines Hügels, den Lorbeeren, Myrten und Erdbeerbäume krönen, ist die Hauptstadt von Teneriffa wirklich ungemein freundlich gelegen. Sie liegt keineswegs, wie man mehreren Reiseberichten nach glauben sollte, an einem See. Das Regenwasser bildet hier periodisch einen weiten Sumpf. Die ganze Ebene ist ein großes, ausgetrocknetes Becken. Laguna ist in seinem Wohlstand herabgekommen, seit die Seitenausbrüche des Vulkans den Hafen von Garachico zerstört haben und Santa Cruz der Haupthandelsplatz der Inseln geworden ist. Es zählt nur noch 9000 Einwohner, darunter etwa 400 Mönche in 6 Klöstern. Manche Reisende behaupten, die Hälfte der Bevölkerung bestehe aus Kuttenträgern. Die Stadt ist mit zahlreichen Windmühlen umgeben, ein Wahrzeichen des Getreidebaus in diesem hochgelegenen Landstrich. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass die nährenden Grasarten den Guanchen bekannt waren. Das Korn hieß auf Teneriffa Tano, auf Lanzarota Tamosen. Geröstetes Gerstenmehl, Gofio und Ziegenmilch waren die Hauptnahrungsmittel dieses Volkes, über dessen Ursprung so viele systematische Träumereien ausgeheckt worden sind. Diese Nahrung weist darauf hin, dass die Guanchen ganz sicher zu den Völkern der alten Welt gehörten, wohl zur kaukasischen Rasse und nicht zu den Volksstämmen der neuen Welt. Die letzteren kannten vor der Ankunft der Europäer weder Getreide noch Milch noch Käse. Eine Menge Kapellen, von den Spaniern Ermitas genannt, liegen um die Stadt Laguna. Umgeben von immergrünen Bäumen und kleinen Anhöhen erhöhen diese Kapellen wie überall den malerischen Reiz der Landschaft. Das Innere der Stadt entspricht dem Äußeren durchaus nicht. Die Häuser sind solid gebaut, aber sehr alt. Die Straßen öde. Im Winter ist das Klima von Laguna sehr neblig und die Einwohner beklagen sich häufig über Frost. Man hat es indessen in Laguna nie schneien sehen, woraus man schließen sollte, dass die mittlere Temperatur der Stadt über 18,7 Grad Celsius beträgt, das heißt mehr als in Neapel. Wegen der Nähe des Meeres ist das Klima von Laguna im Winter milder, als es nach der Meereshöhe sein sollte. Herr Broussonnet hat sogar, wie ich mit Verwunderung hörte, mitten in der Stadt, im Garten des Marquis von Nava, Brotfruchtbäume und Zimtbäume angepflanzt. Diese köstlichen Gewächse der Südsee und Ostindiens wurden hier einheimisch, wie auch in Orotava. Der Anbau des Kaffeebaums ist in Laguna nicht in gleichem Maße gelungen, wenn auch die Früchte bei Tegueste und zwischen Puerto de la Cruz und dem Dorfe San Juan de la Rambla reif werden. Wahrscheinlich sind örtliche Verhältnisse, vielleicht die Beschaffenheit des Bodens und die Winde, die in der Blütezeit wehen, daran schuld. Auf ganz Teneriffa hat man es nur an einem Ort über La Esperanza schneien sehen, dicht bei der Stadt, in deren Gärten Brotbäume wachsen. Dieser außerordentliche Fall wurde Broussonnet von sehr alten Leuten erzählt. Die Erika Aborea, die Mirica Faya und Abutus Calicarpi litten nicht durch den Schnee, aber alle Schweine, die im Freien waren, kamen dadurch um. In heißen Ländern sind Gewächse wohl so kräftig, dass ihnen der Frost weniger schadet, wenn er nur nicht lange anhält. Anderson, der Naturforscher bei Captain Cooks dritter Reise, gibt den europäischen Ärzten den Rat, ihre Kranken nach Teneriffa zu schicken, keineswegs aus der Rücksicht, die manche Heilkünstler die entlegensten Bäder wählen lässt, sondern wegen der ungemeinen Milde und Gleichmäßigkeit des Klimas der Kanarien. Der Boden der Inseln steigt amphitryalisch auf und zeigt alle Klimate, von afrikanischer Hitze bis zum Frost der Hochalpen. Das südliche Europa bietet nicht dieselben Vorteile, weil der Wechsel der Jahreszeiten sich noch zu stark fühlbar macht. Teneriffa dagegen, gleichsam an der Pforte der Tropen und doch nur wenige Tage Reisen von Spanien, hat schon einen Gutteil der Herrlichkeit aufzuweisen, mit der die Natur die Länder ausgestattet hat. Wer Sinn für Naturschönheit hat, findet auf dieser köstlichen Insel noch kräftigere Heilmittel als das Klima. Kein Ort der Welt scheint mir geeigneter, die Schwermut zu bannen und einem schmerzlich ergriffenen Gemüte den Frieden wiederzugeben. Und solches bewirkt nicht allein die herrliche Lage und die reine Luft, sondern vor allem das Nichtvorhandensein der Sklaverei, deren Anblick einen in beiden Indien so tief empört, wie überall, wohin die europäischen Kolonisten ihre sogenannte Aufklärung und ihre Industrie getragen. Zwischen der Stadt Laguna, dem Hafen von Puerto de la Cruz und der Westküste von Teneriffa kommt man zuerst durch ein hügeliges Land mit schwarzer Dammerde, in der man hin und wieder kleine Augitkristalle findet. Wenn man ins Tal von Tacoronte hinabkommt, betritt man das herrliche Land, von dem die Reisenden aller Nationen mit Begeisterung sprechen. Ich habe im heißen Erdgürtel Landschaften gesehen, wo die Natur großartiger ist, reicher in der Entwicklung organischer Formen. Aber nachdem ich die Ufer des Orinoco, die Kordilleren von Peru und die schönen Täler von Mexiko durchwandert, muss ich gestehen, nirgendwo ein so mannigfaltiges, so anziehendes, durch die Verteilung von Grün und Felsmassen so harmonisches Gemälde vor mir gehabt zu haben. Das Meeresufer schmücken Dattelpalmen und Kokosnussbäume. Weiter oben stechen Bananengebüsche von Drachenbäumen ab, deren Stamm man ganz richtig mit einem Schlangenleib vergleicht. Die Abhänge sind mit Reben bepflanzt, die sich um sehr hohe Spaliere ranken. Mit Blüten bedeckte Orangenbäume, Myrten und Zypressen umgeben Kapellen, die die Andacht auf freistehenden Hügeln errichtet hat. Überall sind die Grundstücke durch Hecken von Agave und Kaktus eingefriedigt. Farne bekleiden die Mauern, die von kleinen, klaren Wasserquellen feucht erhalten werden. Im Winter, während der Vulkan mit Eis und Schnee bedeckt ist, genießt man in diesem Landstrich einen ewigen Frühling. Sommers, wenn sich der Tag neigt, bringt der Seewind angenehme Kühlung. Die Bevölkerung der Küste ist hier sehr stark. Sie erscheint noch größer, weil Häuser und Gärten zerstreut liegen, was den Reiz der Landschaft noch erhöht. Leider steht der Wohlstand der Bewohner weder mit ihrem Fleiße noch mit der Fülle der Natur im Verhältnis. Die das Land bebauen, sind meist nicht Eigentümer desselben. Die Frucht ihrer Arbeit gehört dem Adel. Und das Lehnswesen, das so lange ganz Europa unglücklich gemacht hat, lässt noch heute das Volk der Kanarien zu keiner Blüte gelangen. Von Tegueste und Tacoronte bis zum Dorf San Juan de la Rambla ist die Küste wie ein Garten angebaut. Ich möchte sie mit der Umgebung von Capua oder Valencia vergleichen, nur ist die Westseite von Teneriffa unendlich schöner, wegen der Nähe des Peaks, der bei jedem Schritt wieder eine andere Ansicht bietet. Der Anblick dieses Berges ist nicht allein wegen seiner imposanten Masse anziehend. Er beschäftigt lebhaft den Geist und lässt uns über die geheimnisvollen Quellen der vulkanischen Kräfte nachdenken. Seit Tausenden von Jahren ist kein Lichtschimmer auf der Spitze des Piton gesehen worden, aber ungeheure Seitenausbrüche, deren letzter im Jahr 1798 erfolgte, beweisen die fortwährende Tätigkeit eines nicht erlöschenden Feuers. Der Anblick eines Feuerschlundes inmitten einem fruchtbaren Land mit reichem Anbau hat indessen etwas Niederschlagendes. Die Geschichte des Erdballs lehrt uns, dass die Vulkane wieder zerstören, was sie in einer langen Reihe von Jahrhunderten aufgebaut haben. Inseln, die die unterirdischen Feuer über die Fluten emporgehoben, schmücken sich allmählich mit reichem, lachenden Grün. Aber gar oft werden diese neuen Länder durch dieselben Kräfte zerstört, durch die sie vom Boden des Ozeans über seine Fläche gelangt sind. Vielleicht waren Eilande, die jetzt nichts sind als Schlacken und Aschenhaufen, einst so fruchtbar wie die Gelände von Tacoronte und El Sausal. Wohl den Ländern, wo der Mensch dem Boden, auf dem er wohnt, nicht misstrauen muss. Auf unserem Weg zum Hafen Puerto de la Cruz kamen wir durch die hübschen Dörfer Matanza und Victoria. Diese beiden Namen findet man in allen spanischen Kolonien nebeneinander. Sie machen einen sehr widrigen Eindruck in einem Lande, wo alles Ruhe und Frieden atmet. Matanza bedeutet Schlachtbank, Blutbad. Und schon das Wort deutet an, um welchen Preis der Sieg erkauft worden ist. In der neuen Welt weist er gewöhnlich auf eine Niederlage der Eingeborenen hin. Auf Teneriffa bezeichnet Matanza den Ort, wo die Spanier von denselben Guanchen geschlagen wurden, die man bald darauf auf den spanischen Märkten als Sklaven verkaufte. Ehe wir nach Orotava kamen, besuchten wir den Botanischen Garten, nicht weit vom Hafen. Wir trafen da den französischen Vizekonsul Legros, der oft auf der Spitze des Peak gewesen war und in dem wir einen vortrefflichen Führer fanden. Wir kamen sehr spät in Puerto de la Cruz an, in dem die Fahrzeuge unter Segel gehen müssen, wenn der Wind stark aus Nordwest bläst. Man kann nicht von Puerto de la Cruz und Orotava sprechen, ohne die Freunde der Wissenschaft an Cologan zu erinnern, dessen Haus von jeher den Reisenden aller Nationen offen stand. Mehrere Glieder dieser achtungswerten Familie sind in London und Paris erzogen worden. Don Bernardo Cologan ist bei gründlichen, mannigfaltigen Kenntnissen der feurigste Patriot. Man ist freudig überrascht, auf einer Inselgruppe an der Küste von Afrika der liebenswürdigen Geselligkeit, der edlen Wissbegierde, dem Kunsttum zu begegnen, die man ausschließlich in einem kleinen Teile von Europa zu Hause glaubt. Gerne hätten wir einige Zeit in Cologans Hause verweilt und mit ihm in der Umgebung von Orotava die herrlichen Punkte San Juan de la Rambla und Realejos besucht. Aber auf einer Reise wie die, welche ich angetreten, kommt man selten dazu, der Gegenwart zu genießen. Die quälende Besorgnis, nicht ausführen zu können, was man den anderen Tag vorhat, erhält einen in beständiger Unruhe. Leidenschaftliche Natur- und Kunstfreunde sind auf der Reise durch die Schweiz oder Italien in ganz ähnlicher Gemütsverfassung, da sie die Gegenstände, die Interesse für sie haben, immer nur zum kleinsten Teil sehen können. So wird ihnen der Genuss durch die Opfer verbittert, die sie auf jedem Schritt zu bringen haben. Bereits am 21. Morgens waren wir auf dem Weg nach dem Gipfel des Vulkans. Legros, der Sekretär des französischen Konsulats zu Santa Cruz und der englische Gärtner von Durazno teilten mit uns die Beschwerden der Reise. Der Tag war nicht sehr schön, und der Gipfel des Peak, den man in Orotava fast immer sieht, von Sonnenaufgang bis 10 Uhr in dicke Wolken gehüllt. Ein einziger Weg führt auf dem Vulkan durch Villa de Orotava, die Ginsterebene und das Malpais. Derselbe Weg, den alle Reisenden, die sich nur kurze Zeit in Teneriffa aufhalten konnten, benutzen. Wenn man den Peak besteigt, ist es gerade, wie wenn man das Chamonix-Tal oder den Ätna besucht. Man muss seinen Führern nachgehen und man bekommt nur zu sehen, was schon andere Reisende gesehen und beschrieben haben. Der Kontrast zwischen der Vegetation in diesem Striche von Teneriffa und der in der Umgebung von Santa Cruz überraschte uns angenehm. Beim kühlen, feuchten Klima war der Boden mit schönem Grün bedeckt, während auf dem Weg von Santa Cruz nach Laguna die Pflanzen nichts als Hülsen hatten, aus denen bereits der Samen gefallen war. Der Hügel Montanita de la Villa scheint wirklich einmal Lava ausgeworfen zu haben. Nach den Überlieferungen der Guanchen fand dieser Ausbruch im Jahr 1430 statt. Trotzdem muss ich noch einmal bemerken, dass ich in der ganzen unteren Region des Peaks von Teneriffa, auf der Seite gegen Orotava, keinen Lavastrom, überhaupt keinen vulkanischen Ausbruch gesehen habe. Villa de Orotava macht schon von Weitem einen guten Eindruck durch die Fülle der Gewässer, die auf den Ort zueilen und durch die Hauptstraßen fließen. Die Quelle Aqua Mansa, in zwei großen Becken gefasst, treibt mehrere Mühlen an und wird dann in die Weingärten des anliegenden Geländes geleitet. Das Klima in der Villa ist noch kühler als am Hafen, da dort von morgens 10 Uhr an ein starker Wind weht. Das Wasser, das sich bei höherer Temperatur in der Luft aufgelöst hat, schlägt sich häufig nieder und dadurch wird das Klima sehr neblig. Orotava, das alte Taoro der Guanchen, liegt am steilen Abhang eines Hügels. Die Straßen schienen uns öde. Die Häuser, solid gebaut, aber trübselig anzusehen, gehören fast durchweg dem Adel, der für sehr stolz gilt und sich selbst anspruchsvoll als Doso Casas bezeichnet. Wir besuchten mehrere Gärten, in denen die Obstbäume des nördlichen Europa neben Orangen, Granatbäumen und Dattelpalmen stehen. Obgleich wir den Drachenbaum in Herrn Franquis Garten aus Reiseberichten kannten, so setzte uns seine ungeheure Dicke dennoch in Erstaunen. Man behauptet, der Stamm dieses Baumes, der in mehreren sehr alten Urkunden erwähnt wird, weil er als Grenzmarke eines Feldes diente, sei schon im 15. Jahrhundert so ungeheuer dick gewesen wie jetzt. Seine Höhe schätzten wir auf 50 bis 60 Fuß. Sein Umfang nahe unter den Wurzeln beträgt 45 Fuß. Sein Anblick mahnt lebhaft an die ewige Jugend der Natur, die eine unerschöpfliche Quelle von Bewegung und Leben ist. Auf dem Kontinent von Afrika ist der Drachenbaum nirgends wild gefunden worden. Ostindien ist sein eigentliches Vaterland. Auf welchem Wege ist der Baum nach Teneriffa verpflanzt worden? Ist sein Dasein ein Beweis dafür, dass in sehr entlegener Zeit die Guanchen mit anderen, mit asiatischen Völkern in Verkehr gestanden haben? Von Villa de Orotava gelangten wir auf einem schmalen, steinigen Pfad über El Monte de Castaños, einen schönen Kastanienwald, in eine Gegend, die mit einigen Lorbeerarten und baumartiger Heide bewachsen ist. Wir machten unter einer schönen Tanne Halt, um uns mit Wasser zu versehen. Dieser Platz ist im Lande unter dem Namen Pino del Donajito bekannt. Man hatte eine prachtvolle Aussicht auf das Meer und die ganze Westseite der Insel. Beim Pino del Donajito, etwas rechts vom Weg, sprudelt eine ziemlich reiche Quelle. Von dort bis zum Krater zieht sich der Weg bergan, aber durch kein einziges Tal mehr, denn die kleinen Schluchten, Barrancos, verdienen diesen Namen nicht. Geologisch betrachtet ist die ganze Insel Teneriffa nichts als ein Berg, dessen eiförmige Grundfläche sich gegen Nordost verlängert. Auf die Region der baumartigen Heiden, Monteverde genannt, folgt die der Farne. Die Wurzel der Pteris aquilina dient den Bewohnern von Palma und Gomera zur Nahrung. Sie zerreiben sie zu Pulver und mischen ein wenig Gerstenmehl darunter. Dieses Gemisch wird geröstet und heißt Gofio. Ein so rohes Nahrungsmittel ist ein Beweis dafür, wie elend das niedere Volk auf den Kanarien lebt. Der Monte Verde wird von mehreren kleinen, sehr dürren Schluchten, Cañadas, durchzogen. Über der Region der Farne kommt man durch ein Gehölz von Wacholderbäumen und Tannen, das durch die Stürme sehr gelitten hat. Es ging immer aufwärts, bis zum Felsen Gaita oder Portillo. Hinter diesem Engpass, zwischen zwei Basalthügeln, betritt man die große Ebene des Ginsters, Los Llanos del Retama. Wir brauchten gegen 2,5 Stunden, um über die Ebene zu kommen, die nichts ist als ein ungeheures Sandmeer. Trotz der hohen Lage zeigte hier das Thermometer gegen Sonnenuntergang 13,8 Grad Celsius. Dieser Wärmegrad kann nur von der Strahlung des Bodens und von der weiten Ausdehnung der Hochebene herrühren. Wir litten sehr vom erstickenden Bimssteinstaub, in dem wir fortwährend gehüllt waren. Mitten in der Ebene stehen Büsche von Ginster. Er ist mit wohlriechenden Blüten bedeckt, und die Ziegenjäger, denen wir unterwegs begegneten, hatten ihre Strohhüte damit geschmückt. Die dunkelbraunen Ziegen des Pics gelten als Leckerbissen. Sie sind in diesen Einöden seit unvordenklicher Zeit verwildert. Wir kamen durch enge Schründe und kleine, sehr alte, vom Regenwasser ausgespülte Schluchten zunächst auf ein höheres Plateau und dann an den Ort, wo wir die Nacht zubringen sollten. Dieser Platz, der mehr als 2900 Meter über der Küste liegt, heißt Estancia de los Ingleses, ohne Zweifel, weil früher die Engländer den Peak am häufigsten besuchten. Zwei überhängende Felsen bilden eine Art Höhle, die Schutz gegen den Wind bietet. Bis zu diesem Ort kann man auf Maultieren gelangen. Viele Neugierige, die beim Abgang von Orotava den Kraterrand erreichen zu können glaubten, bleiben daher hier liegen. Obgleich es Sommer war und der schöne afrikanische Himmel über uns, hatten wir doch in der Nacht von der Kälte zu leiden. Das Thermometer fiel auf 5 Grad. Unsere Führer machten ein großes Feuer von dürren Zweigen der Retama an. Ohne Zelt und Mäntel lagerten wir uns auf Haufen verbrannten Gesteins, und die Flammen und der Rauch, die der Wind beständig gegen uns hertrieb, wurden uns sehr lästig. Wir hatten noch nie eine Nacht in so bedeutender Höhe zugebracht, und ich ahnte damals nicht, dass wir einst in Städten wohnen würden, die höher liegen als die Spitze des Vulkans, den wir morgen besteigen sollten. Ein sehr starker Nordwind jagte die Wolken. Von Zeit zu Zeit brach der Mond durch das Gewölk und seine Scheibe glänzte auf tief dunkelblauem Grunde. Im Angesicht des Vulkans hatte diese nächtliche Szene etwas wahrhaft Großartiges. Der Peak verschwand bald gänzlich im Nebel, bald erschien er unheimlich nahe gerückt und warf wie eine ungeheure Pyramide seinen Schatten auf die Wolken unter uns. Gegen 3 Uhr morgens brachen wir beim trüben Schein einiger Kienfackeln nach der Spitze des Piton auf. Man beginnt die Besteigung an der Nordostseite, wo der Abhang ungemein steil ist, und wir gelangten nach 2 Stunden auf ein kleines Plateau, das seiner isolierten Lage wegen Alta Vista heißt. Hier halten sich auch die Neveros auf, das heißt die Eingeborenen, die gewerbsmäßig Eis und Schnee suchen und in den benachbarten Städten verkaufen. Ihre Maultiere, die das Klettern mehr gewöhnt sind als die, die man den Reisenden gibt, gehen bis zur Alta Vista und die Neveros müssen den Schnee dahin auf dem Rücken tragen. Über diesem Punkt beginnt das Malpais, wie man einen von Dammerde entblößten und mit Lavabruchstücken bedeckten Landstrich nennt. Wir bogen rechts vom Wege ab, um die Eishöhle Cueva del Hielo zu besehen, die in 3370 Meter Höhe liegt, also unter der Grenze des ewigen Schnees in dieser Breite. Der Tag brach an, als wir die Eishöhle verließen. Da beobachteten wir in der Dämmerung eine Erscheinung, die auf hohen Bergen häufig ist, die aber bei der Lage des Vulkans, auf dem wir uns befanden, besonders auffallend hervortrat. Eine weiße, flockige Wolkenschicht entzog das Meer und die niedrigen Regionen der Insel unseren Blicken. Die Wolken waren so gleichmäßig verbreitet und lagen so genau in einer Fläche, dass sie sich ganz wie eine ungeheure, mit Schnee bedeckte Ebene darstellten. Die kolossale Pyramide des Peaks, die vulkanischen Gipfel von Lanzarote, Fortaventura und Palma ragten wie Klippen aus dem weiten Dunstmeer empor. Ihre dunkle Färbung stach grell vom Weiß der Wolken ab. Der Weg, den wir uns durch das Malpais bahnen mussten, ist äußerst ermüdend. Der Abhang ist steil und die Lavablöcke wichen unter unseren Füßen. Ich kann dieses Stück des Wegs nur mit den Moränen der Alpen vergleichen, jenen Haufen von Rollsteinen, die am unteren Ende der Gletscher liegen. Die Lavatrümmer auf dem Peak haben aber scharfe Kanten und lassen oft Lücken, in die man Gefahr läuft, bis zum halben Körper zu fallen. Leider trug die Faulheit und der üble Wille unserer Führer viel dazu bei, uns das Aufsteigen sauer zu machen. Sie glichen weder den Führern im Chamonix-Tal noch jenen gewandten Guanchen, von denen die Sage geht, dass sie ein Kaninchen oder eine wilde Ziege im Laufe fingen. Unsere kanarischen Führer waren träg zum Verzweifeln. Sie hatten tags zuvor uns bereden wollen, nicht über die Station bei den Felsen hinaufzugehen. Sie setzten sich alle 10 Minuten nieder, um auszuruhen. Sie warfen hinter uns die Handstücke, Obsidian und Bimsstein, die wir sorgfältig gesammelt hatten, weg. Und es kam heraus, dass noch keiner auf dem Gipfel des Vulkans gewesen war. Nach 3-stündigem Marsch erreichten wir das Ende des Malpais bei einer kleinen Ebene, La Rambleta genannt. Aus ihrem Mittelpunkte stieg der Piton oder Zuckerhut empor. Hier befinden sich die Luftlöcher, die bei den Eingeborenen Nasenlöcher des Peaks, Narices del Pico, heißen. Aus mehreren Spalten im Gestein dringen hier in Absätzen warme Wasserdünste. Wir sahen das Thermometer auf 43 Grad Celsius steigen. Die Dämpfe sind geruchlos und scheinen reines Wasser. Wir hatten jetzt noch den steilsten Teil des Berges, der die Spitze bildet, den Piton, zu ersteigen. Der Abhang dieses kleinen, mit vulkanischer Asche und Bimssteinstücken bedeckten Kegels ist so schroff, dass es fast unmöglich wäre, auf den Gipfel zu gelangen, wenn man nicht einem alten Lavastrom nachginge, der aus dem Krater geflossen scheint und dessen Trümmer dem Zahn der Zeit getrotzt haben. Wir erstiegen den Piton, indem wir uns an Schlacken anklammerten, die scharfe Kanten haben und, halb verwittert wie sie sind, uns nicht selten in der Hand blieben. Wir brauchten gegen eine halbe Stunde, um einen Hügel zu ersteigen, dessen senkrechte Höhe kaum 175 Meter beträgt. Auf der Spitze des Piton angelangt, wunderten wir uns nicht wenig, dass wir kaum Platz fanden, bequem niederzusitzen. Der Wind blies so heftig aus West, dass wir uns kaum auf den Beinen halten konnten. Es war 8 Uhr morgens und wir waren starr vor Kälte, obgleich das Thermometer etwas über dem Gefrierpunkt stand. Auf der Spitze des Peaks von Teneriffa läuft ein Kamm oder eine Mauer um den Krater. Von Ferne stellt sich diese Mauer wie ein kleiner Zylinder auf einem abgestutzten Kegel dar. Der Kamm, der wie eine Brustwehr um den Krater läuft, ist so hoch, dass er gar nicht zur Caldera gelangen ließe, wenn sich nicht gegen Ost eine Lücke darin befände, die von einem sehr alten Lavaerguss herzurühren scheint. Durch diese Lücke stiegen wir auf dem Boden des Trichters hinab. Hitze war nur über einigen Spalten zu spüren, aus denen Wasserdampf mit einem eigentümlichen Sumsen strömte. Ein darin angebrachter Thermometer stieg rasch auf 68 und 75 Grad. Er zeigte ohne Zweifel eine noch höhere Temperatur an, aber wir konnten das Instrument erst ansehen, nachdem wir es herausgezogen hatten, wollten wir uns nicht die Hände verbrennen. Der nördlichste Rand ist der höchste. Gegen Südwest erniedrigt sich die Mauer bedeutend und am äußersten Rand ist eine ungeheure Lavamasse angebacken. Gegen West ist das Gestein durchbrochen und durch eine weite Spalte sieht man den Meereshorizont. Das Innere des Trichters weist darauf hin, dass der Vulkan seit Jahrtausenden nur noch aus seinen Seiten Feuer gespien hat. Durch den Zahn der Zeit und den Einfluss der Dämpfe sind die Wände abgebröckelt und haben das Becken mit großen Blöcken steiniger Lava bedeckt. Man gelangt gefahrlos auf den Boden des Kraters. Er ist ein weites Feld für interessante Beobachtungen, aber imposant ist sein Anblick nicht. Großartig wird der Punkt nur durch die Höhe über dem Meeresspiegel, durch die tiefe Stille in dieser hohen Region, durch den unermesslichen Erdraum, den das Auge auf der Spitze überblickt. Die Besteigung des Vulkans von Teneriffa liefert dem, der Sinn hat für die Größe von Natur, eine Fülle malerischer Reize. Solche Empfindungen zu schildern, ist eine schwere Aufgabe. Sie regen uns desto tiefer auf, da sie etwas Unbestimmtes haben, wie es die Unermesslichkeit des Raums und die Größe, Neuheit und Mannigfaltigkeit der uns umgebenden Gegenstände mit sich bringen. Man überblickt auf seiner Spitze nicht allein einen ungeheuren Meereshorizont, der über die höchsten Berge der benachbarten Inseln hinausreicht. Man sieht auch die Wälder von Teneriffa und die bewohnten Küstenstriche so nahe, dass noch Umrisse und Farben in den schönsten Kontrasten hervortreten. Es ist, als ob der Vulkan die kleine Insel, die ihm als Grundlage dient, erdrückte. Er steigt aus dem Schoße des Meeres dreimal höher auf, als die Wolken im Sommer ziehen. Wir lagerten uns am äußersten Rande des Kraters und blickten nach Nordwest, wo die Küsten mit Dörfern und Weilern geschmückt sind. Eine ebene Wolkenschicht zwischen uns und den tiefen Regionen der Insel war da und dort durch die kleinen Luftströme durchbrochen, die die von der Sonne erwärmte Erdoberfläche zu uns heraufsandte. Der Hafen von Puerto de la Cruz, die darin ankernden Schiffe, die Gärten und Weinberge um die Stadt wurden durch eine Öffnung sichtbar, die jeden Augenblick größer zu werden schien. Umsonst verlängerten wir unseren Aufenthalt auf dem Gipfel des Peaks, des Moments harrend, wo wir den ganzen Archipel der glückseligen Inseln würden übersehen können. Wir sahen zu unseren Füßen Palma, Gomera und Gran Canaria. Die Berge von Lanzarote, die bei Sonnenaufgang dunstfrei gewesen waren, hüllten sich bald wieder in dichte Wolken. Die Kälte, die wir empfanden, war für die Jahreszeit bedeutend. Das Thermometer zeigte entfernt vom Boden im Schatten 2,7 Grad. Der Wind war West, also dem entgegengesetzt, der einen großen Teil des Jahres Teneriffa die heiße Luft zuführt, die über den glühenden Wüsten Afrikas aufsteigt. Wir sahen auf dem Gipfel des Peak keine Spur von Flora. Kein Insekt flatterte in der Luft. Indessen findet man hier und da ein hautflügeliges Insekt an den Schwefelmassen angeklebt. Es sind Bienen, die wahrscheinlich Blüten aufgesucht hatten und vom Winde schief aufwärts in diese Höhe getrieben worden waren. Die Bienen auf dem Peak werden geröstet, wenn sie unvorsichtig den Spalten, an denen sie sich wärmen wollten, zu nahe kommen. Trotz dieser Wärme, die man am Rande des Kraters unter den Füßen spürt, ist der Aschenkegel im Winter mehrere Monate mit Schnee bedeckt. Der heftige, kalte Wind, der seit Sonnenaufgang blies, zwang uns, am Fuße des Pitonschutz zu suchen. Hände und Gesicht waren uns erstarrt, während unsere Stiefel auf dem Boden, auf dem wir den Fuß setzten, verbrannten. In wenigen Minuten waren wir am Fuß des Zuckerhuts, den wir so mühsam erklommen. Und diese Geschwindigkeit war zum Teil unwillkürlich, da man häufig in der Asche hinunterrutscht. Wir gingen langsam durch das Malpais. Auf losen Lavablöcken tritt man nicht sicher auf. Bei den Felsen zu wird der Weg abwärts äußerst beschwerlich. Der dichte, kurze Rasen ist so glatt, dass man sich beständig nach hinten überbeugen muss, um nicht zu stürzen. Wir hatten kein Wasser. Die Führer hatten nicht allein den kleinen Vorrat Malvasier heimlich getrunken, sondern auch die Wassergefäße zerbrochen. Ungern schieden wir von dem einsamen Ort, wo sich die Natur in ihrer ganzen Großartigkeit vor uns auftut. Wir hofften, die Kanarischen Inseln noch einmal besuchen zu können. Aber aus diesem Plan wurde nichts, wie aus so vielen, die wir damals entworfen. Am Vorabend des Johannistages wohnten wir einem ländlichen Feste in Herrn Littles Garten bei. Dieser Handelsmann hat einen mit vulkanischen Trümmern bedeckten Hügel angepflanzt und an diesem köstlichen Punkt einen englischen Garten angelegt, wo man eine herrliche Aussicht auf die Pyramide des Peaks, auf die Dörfer an der Küste und die Insel Palma hat. Ich kann diese Aussicht nur mit der in den Golfen von Neapel und Genua vergleichen, aber hinsichtlich der Großartigkeit der Massen und der Fülle des Pflanzenwuchses steht Orotava über beiden. Bei Einbruch der Nacht bot uns der Abhang des Vulkans auf einmal ein eigentümliches Schauspiel. Nach einem Brauch, den ohne Zweifel die Spanier eingeführt hatten, obgleich er an sich uralt ist, hatten die Hirten die Johannisfeuer angezündet. Die zerstreuten Lichtmassen, die vom Winde gejagten Rauchsäulen, hoben sich an den Seiten des Peaks vom Dunkelgrün der Wälder ab. Freudengeschrei drang aus der Ferne zu uns herüber und schien der einzige Laut, der die Stille der Natur an jenem einsamen Orte unterbrach. Nun, ehe wir den Archipel der Kanarien verlassen, werfen wir noch einen Blick auf die Geschichte des Landes. Auf Kuba, Santo Domingo, Jamaika fragt man sich, wo die Ureinwohner dieser Länder hingekommen sind. Auf Teneriffa fragt man sich, was aus den Guanchen geworden ist, deren in den Höhlen versteckte, vertrocknete Mumien ganz allein der Vernichtung entgangen sind. Im 15. Jahrhundert holten sich fast alle Handelsvölker, besonders aber die Spanier und Portugiesen, Sklaven von den Kanarien, wie man sie jetzt von der Küste von Guinea holt. Die christliche Religion, die in ihren Anfängen die menschliche Freiheit so mächtig förderte, musste der europäischen Habsucht als Vorwand dienen. Jedes Individuum, das gefangen wurde, ehe es getauft war, verfiel der Sklaverei. Zu jener Zeit hatte man auch nicht zu beweisen gesucht, dass der Neger ein Mittelding zwischen Mensch und Tier ist. Der gebräunte Guanche und der afrikanische Neger wurden auf dem Markte zu Sevilla miteinander verkauft. Und man stritt nicht über die Frage, ob nur Menschen mit schwarzer Haut und Wollhaar der Sklaverei verfallen sollen. Auf dem Archipel der Kanarien bestanden mehrere kleine, einander feindlich gegenüberstehende Staaten. Oft war dieselbe Insel zwei unabhängigen Fürsten unterworfen, wie in der Südsee und überall, wo die Kultur noch auf tiefer Stufe steht. Die Handelsvölker befolgten damals hier dieselbe arglistige Politik wie jetzt auf den Küsten von Afrika. Sie leisteten den Bürgerkriegen Vorschub. So wurde ein Guanche Eigentum des anderen und dieser verkaufte jenen den Europäern. Manche zogen den Tod der Sklaverei vor und töteten sich und ihre Kinder. So hatte die Bevölkerung der Kanarien durch den Sklavenhandel, durch die Menschenräuberei der Piraten, besonders aber durch lange blutige Zwiste bereits starke Verluste erlitten, als Alonso de Lugo sie vollends eroberte. Den Überrest der Guanchen raffte im Jahr 1494 größtenteils die berühmte Pest, die sogenannte Modara, hin, die man den vielen Leichen zuschrieb, die die Spanier nach der Schlacht bei Laguna hatten freiliegen lassen. Wenn ein halb wildes Volk, das man um sein Eigentum gebracht, im selben Lande neben einer zivilisierten Nation leben muss, so sucht es sich in den Gebirgen und Wäldern zu isolieren. Inselbewohner haben keine andere Zuflucht. Und so war denn das herrliche Volk der Guanchen zu Anfang des 17. Jahrhunderts so gut wie ausgerottet, außer ein paar alten Männern in Candelaria und Guimar gab es keine mehr. Es ist Tatsache, dass gegenwärtig kein Eingeborener von reiner Rasse mehr lebt. Und sonst ganz wahrheitsliebende Reisende sind im Irrtum, wenn sie glauben, bei der Besteigung des Peaks schlanke, schnellfüßige Guanchen zu Führern gehabt zu haben. Allerdings wollen einige kanarische Familien vom letzten Hirtenkönig von Guimar abstammen. Aber diese Ansprüche haben wenig Grund. Sie werden von Zeit zu Zeit wieder laut, wenn einer aus dem Volk, der brauner ist als seine Landsleute, Lust bekommt, sich um eine Offizierstelle im Dienste des Königs von Spanien umzutun. Kurz nach der Entdeckung von Amerika, als Spanien den Gipfel seines Ruhms erstiegen hatte, war es Brauch, die sanfte Gemütsart der Guanchen zu rühmen, wie man in unserer Zeit die Unschuld der Bewohner von Otaheite gepriesen hat. Bei beiden Bildern ist das Kolorit glänzender als wahr. Die Guanchen waren berühmt durch ihren hohen Wuchs. Sie erschienen als die Patagonen der alten Welt und die Geschichtsschreiber übertrieben ihre Muskelkraft. Mumien von Guanchen habe ich nur in den europäischen Kabinetten gesehen. Zur Zeit meiner Reise waren sie auf Teneriffa sehr selten. Man müsste sie aber in Menge finden, wenn man die Grabhöhlen, die am östlichen Abhang des Peaks zwischen Arico und Guimar in den Fels gehauen sind, bergmännisch aufbrechen ließe. Das einzige Denkmal, das einiges Licht auf die Herkunft der Guanchen werfen kann, ist ihre Sprache. Leider sind uns aber davon nur etwa 150 Worte aufbehalten, die zum Teil dasselbe in der Mundart der verschiedenen Inseln bedeuten. Außer diesen Worten, die man sorgfältig sammelte, hat man in den Namen vieler Dörfer, Hügel und Täler wichtige Sprachreste vor sich. Die Guanchen, wie Basken, Hindus, Peruvianer und alle sehr alten Völker, benannten die Örtlichkeiten nach der Beschaffenheit des Bodens, die sie bebauten, nach der Gestalt der Felsen, deren Höhlen ihnen als Wohnstätten dienten, nach den Baumarten, die die Quellen beschatteten. Man war lange der Meinung, die Sprachen der Guanchen habe keine Ähnlichkeit mit den lebenden Sprachen. Aber seitdem Sprachforscher auf die Berber aufmerksam geworden sind, die, gleich den slawischen Völkern, in Nordafrika über eine ungeheure Strecke verbreitet sind, hat man gefunden, dass in der Sprache der Guanchen und in den Mundarten von Shilha und Gebali mehrere Worte gleiche Wurzeln haben. Himmel, Guanchisch, Tigo, Berberisch, Tigot, Milch, Aho, Acho, Gerste, Temasen, Tomsehen. Die Eingeborenen der Kanarien nannten sich Guanchen, von Guan, Mensch, wie die Tongusen sich Pühe oder Donkey nennen, Worte, die dasselbe bedeuten wie Guan. Ich glaube nicht, dass diese Sprachähnlichkeit ein Beweis für gemeinsamen Ursprung ist, aber sie deutet darauf hin, dass die Guanchen in alter Zeit in Verkehr standen mit den Berbern, einem Gebirgsvolk, zu dem die Numidier, Getuler und Garamanten verschmolzen sind und das vom Ostende des Atlas durch das Harutje und Fezzan bis zur Oase von Shuar und Aujela sich ausbreitet. Das Volk, das die Guanchen verdrängt hat, stammt von Spaniern und zu einem sehr kleinen Teil von Normannen ab. Obgleich diese beiden Volksstämme drei Jahrhunderte lang demselben Klima ausgesetzt gewesen sind, zeichnet sich dennoch der letztere durch weißere Haut aus. Die Nachkommen der Normannen wohnen im Tal Teganana zwischen Punta de Naga und Punta de Hidalgo. Die Namen Granville und Dampierre kommen in diesem Bezirk noch ziemlich häufig vor. Die Kanarier sind ein redliches, mäßiges und religiöses Volk. Zu Hause aber zeigen sie weniger Betriebsamkeit als in fremden Ländern. Ein unruhiger Unternehmungsgeist treibt diese Insulaner auf die Philippinen, auf die Marianen, in Amerika, überall hin, wo es spanische Kolonien gibt, von Chile und dem La Plata bis nach Neumexiko. Der ganze Archipel hat kaum 160.000 Einwohner und der Isleños sind vielleicht in der neuen Welt mehr als in ihrer alten Heimat. In gemeinen Jahren reicht die Ernte aus zum Unterhalt der Einwohner, die größtenteils von Mais, Kartoffeln und Bohnen leben. Der Anbau des Zuckerrohrs und der Baumwolle ist von geringem Belang und die vornehmsten Handelsartikel sind Wein, Branntwein, Orsay und Soda. Es ergeht diesen Inseln wie Ägypten, der Krim und so vielen Ländern, die von Reisenden, die in Kontrasten Wirkung suchen, über das Maß gepriesen oder heruntergesetzt worden sind. Die einen schildern von Orotava aus, wo sie an Land gestiegen, Teneriffa als einen Garten der Hesperiden. Sie können das milde Klima, den fruchtbaren Boden, den reichen Anbau nicht genug rühmen. Andere, die sich in Santa Cruz aufhalten mussten, sahen in den glückseligen Inseln nichts als ein kahles, dürres, von einem elenden, geistesbeschränkten Volke bewohntes Land. Nun, die Kanarischen Inseln leiden im Allgemeinen unter Wassermangel. Aber wo sich Quellen finden, wo künstlich bewässert wird oder häufig Regen fällt, da ist auch der Boden ausnehmend fruchtbar. Obgleich die Inseln Fortaventura und Lanzarote, die am schlechtesten bevölkert sind, Getreide ausführen, während Teneriffa gewöhnlich nicht zwei Drittel seines Bedarfs erzeugt, so darf man doch daraus nicht den Schluss ziehen, dass auf letzterer Insel die Bevölkerung aus Mangel an Lebensmitteln nicht zunehmen könnte. Gleichwohl. Die Kanarischen Inseln sind noch auf lange vor den Übeln der Überbevölkerung bewahrt. Die Bewohner der Kanaren sind ihrem Charakter nach ein Gebirgsvolk und ein Inselvolk zugleich. Will man sie richtig beurteilen, muss man sie nicht nur in ihrer Heimat sehen, wo ihr Fleiß auf gewaltige Hemmnisse stößt, man muss sie beobachten in den Steppen der Provinz Caracas, auf dem Rücken der Anden, auf den glühenden Ebenen der Philippinen, überall, wo sie einsam in unbewohnten Ländern Gelegenheit finden, die Kraft und die Tätigkeit zu entwickeln, die der wahre Reichtum der Kolonisten sind. Am 25. Juni verließen wir die Reede von Santa Cruz und schlugen den Weg nach Südamerika ein. Die Kanarischen Inseln, auf deren hohen Bergen ein rötlicher Duft lag, verloren wir bald aus dem Gesicht. Nur der Peak zeigte sich von Zeit zu Zeit blinkend, wahrscheinlich weil der Wind dann und wann die Wolken um den Piton verjagte. Zum ersten Mal empfanden wir, welchen lebhaften Eindruck der Anblick von Ländern an der Grenze des heißen Erdgürtels, wo die Natur so reich, so großartig und so wundervoll auftritt, auf unser Gemüt macht. Wir hatten nur kurze Zeit auf Teneriffa verweilt, und doch schieden wir von der Insel, als hätten wir lange dort gelebt.